Ihre Zuflucht ist der Wahnsinn. Thank you. sage eigentlich, ich bin stolz darauf, ohne Zettel einkaufen zu gehen. Aber dann bin ich also doch gezwungen, mit dem Zettel einkaufen zu gehen, weil es mir die Konzentration nimmt, welche Dinge mir noch fehlen und welche nicht. Oder diese schrecklichen Bässe und also es ist einfach für mich Trivialmusik. Protest. Protest.